Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Nach der Krise ist vor der Krise ist nach der Krise und praktisch jeder Beitrag oder Artikel zum Thema endet mit der Feststellung, dass es noch nicht vorbei ist. Trotzdem hat Nils Altland mal eine Zwischenrechnung bestellt. 500 Milliarden. Das ist eine 5 mit 11 Nullen. 500 Milliarden Euro, davon könnte man aktuell 71 Mal den Berliner Flughafen BER bauen. 500 Milliarden Euro, das ist ein Fünftel des deutschen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2008. Dem Jahr, in dem Angela Merkel und Peer Steinbrück beschlossen haben, die deutschen Banken mit dieser halben Billion zu retten. In Form von Garantien und direkten Kreditspritzen. Wenn es auf den Weltfinanzmärkten brennt, meine Damen und Herren, dann muss gelöscht werden. Auch wenn es sich um Brandstiftung handelt. Was ist aus den 500 Milliarden geworden? Wie viel hat die Bankenrettung die deutschen Steuerzahler inzwischen gekostet? Na, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Gut, also das ist ja, wenn man so möchte, noch unfinished business. Das kann man zum heutigen Zeitpunkt nicht abschließend sagen. Es ist offenbar schwer festzustellen, wie viel Verlust der Staat gemacht hat. Von Gewinnen ist jedenfalls keine Rede. Dabei haben Bund und Länder den Banken das Geld nur geliehen. Mit Zinsen und Zinseszinsen müsste mittlerweile einiges wieder reingekommen sein. Oder nicht? Von den Garantien haben wir de facto alles, was wir damals gewährt haben, das waren in der Spitze 168 Milliarden Euro, zurückerhalten. Wenn wir heute drauf schauen, dann können wir sagen, die Summe der Verluste, die sich bis heute angehäuft haben, die liegt bei 21 Milliarden Euro. Jutta Dönges muss es wissen. Sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Finanzagentur. Bis letztes Jahr war sie die Chefin der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung, FMSA. Die FMSA wurde 2008 zu einem einzigen Zweck gegründet: die Verwaltung der 500 Milliarden Euro. Fragt man hingegen Professor Dorothea Schäfer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, fällt die Bilanz deutlich negativer aus. Momentan sind so die Schätzungen zwischen 70 und 80 Milliarden Euro. Also fast viermal mehr, als der Bund angibt. Wie können die Zahlen so weit auseinanderliegen? Ab 2009 entschied sich die Bundesregierung dafür, insolvente Banken, darunter die Hypo Real Estate und die WestLB, zu sanieren. Sie schuf dafür Abwicklungsanstalten, sogenannte Bad Banks, um die gewaltigen Verluste aus den Bilanzen der taumelnden Banken zu nehmen. Die faulen Papiere werden seitdem zwischen- oder entgelagert. Die Verluste werden damit allerdings unsichtbar. Ja, die sind versteckt in dem Sinne, dass man nicht mehr dran denkt, dass da am Anfang eben sehr viel abgeschrieben werden musste und im zweistelligen Bereich Milliarden Verluste anfielen. An die denkt man gar nicht mehr. Ja, wenn jetzt sozusagen jedes Jahr gemeldet wird, ach, die machen gerade einen Gewinn, ja. Und dann kommt die Endabrechnung erst am Schluss. Für die Finanzmarktforscherin Schäfer gehören auch die direkten Kreditspritzen an die Landesbanken in die Bilanz. Die Bayern LB hat 10 Milliarden bekommen. Die sind da reingeflossen, sind bisher noch nicht zurückgeflossen. Und kann man sagen, ja, die Bayern LB, die gehört aber auch dem Freistaat, ja. Aber es ist ja dennoch eine Tatsache, dass der Steuerzahler diese 10 Milliarden erstmal aufbringen musste, damit er sie der Bank geben konnte. Und die sind nicht zurückgeflossen bisher. Jutta Dönges von der Finanzagentur versucht in ihrer Arbeit täglich, die Verluste der Krise für die Steuerzahler zu minimieren. Aber das ist ein langwieriges Unterfangen. Also da reden wir über Portfolien, die noch eine Lebensdauer von mehreren Jahren, wenn nicht Jahrzehnten haben. Da gibt es mitunter Möglichkeiten oder Opportunitäten, die man nutzen kann. Mitunter gibt es die eben auch nicht. Und insofern ist man dann besser beraten, hier nicht zu handeln und die Zeit wirken zu lassen. Für Christian Stiefmüller ist Warten keine Option. Der Österreicher war 2 Jahrzehnte lang selbst als Investmentbanker für systemrelevante Großbanken tätig. Mittlerweile kämpft er für die Nichtregierungsorganisation Finance Watch für eine stärkere Regulierung der Banken. Fragt man ihn nach den Verlusten für den deutschen Staat, will er keine genauen Zahlen nennen. Aber Deutschland ist sicherlich mit einem blauen Auge davongekommen. Das muss man allerdings auch relativieren. Man darf nicht vergessen, deutsche Banken haben zunächst mal zu den ersten Banken gehört, die in der Krise untergegangen sind. Also wenn Deutschland mit einem blauen Auge davongekommen ist, dann stellt sich die Frage, war das eine glückliche Fügung oder war das aufgrund der Stabilität des deutschen Finanzsystems? Ich würde sagen, es war doch einiges an glücklicher Fügung mit dabei. Doch auf das Glück kann man sich nur schwer verlassen. Ich würde eigentlich gerne herausstellen, dass es derzeit keinen Grund gibt, mit dem Erreichten, mit den Ergebnissen der Reformagenda der vergangenen 10 Jahre zufrieden zu sein und sich zurückzulehnen und überhaupt nicht schon wieder über Deregulierung nachzudenken. Nils Altland über die Kosten der Finanzkrise.